Gott hat eine Entscheidung getroffen. Er hat über dich entschieden. Und er hat dich vorher nicht nach deiner Meinung gefragt. Er hat dich nicht mal danach gefragt, ob du dich für diese Entscheidung überhaupt interessierst. Er hat einfach entschieden. Und als Gott seine Entscheidung getroffen hat, wusste er ganz genau, wer du bist. Weil er dich durch und durch kennt. Er kennt dich vom kleinen Zeh bis in die äußerste Haarspitze, sofern noch vorhanden. Er kennt dich mit all den Seiten an dir, auf die du besonders stolz bist. Aber er kennt dich eben auch mit all den Seiten an dir, von denen du inständig hoffst, dass sie nie jemand herausfindet. Nichts davon, aber auch gar nichts, ändert etwas an der Entscheidung, die er über dich getroffen hat. Was ist das für eine Entscheidung? Es ist das Erste, was Gott zu dir sagt. Wenn du evangelisch bist und deinen Konfirmandenunterricht absolviert hast, war es wahrscheinlich der erste Satz, den du hast auswendig lernen müssen. Gottes Entscheidung verbirgt sich nämlich in den ersten Worten des ersten Gebots. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist Gottes Entscheidung. Er hat sich entschieden, dein Gott zu sein. Das ist sein Entschluss. Ich bin der Herr, dein Gott. Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Was ist er für ein Gott? Deiner. Er ist dein Gott. Und das heißt, du wirst ihn nicht mehr los. Zum ersten Mal hast du von dieser Entscheidung vermutlich gehört, als du getauft wurdest. Egal, ob du dich daran noch erinnern kannst oder dich überhaupt nicht erinnern kannst. Er hat zu dir gesagt, so, nun bist du auf meinen Namen getauft. Und du gehörst jetzt zu mir. Und nun lese ich den Predigttext für diese Predigt aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist oder dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Vor 3.500 Jahren hatte Gott auch eine Entscheidung getroffen. Er hat sich nämlich ein Volk ausgesucht. Und er hat sich nicht entschieden für die Ägypter mit ihren großen Pyramiden. Und er hat sich auch nicht entschieden für die Babylonier mit ihrer imponierenden Hochkultur. Er hat sich für das Volk Israel entschieden. Und warum hat er sich ausgerechnet für Israel entschieden? Was macht Israel besonders? Nichts. Und genau das war gerade das Besondere. Auf der nächsten Seite der Bibel sagt Mose zum Volk Israel: Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Israel wurde nicht von Gott erwählt, weil es besonders ist. Im Gegenteil, es ist besonders, weil es von Gott geliebt ist und er es erwählt hat. Und deshalb, weil er dieses Volk liebt und erwählt hat, führt Gott sein Volk aus der Knechtschaft in Ägypten. Er zerbricht die Ketten der Sklavenhalter. Er bricht die Macht der Herren und macht sich dann selbst zum Herrn von Israel. Und die Bibel berichtet davon, wie der Pharao versucht, seine Sklaven zurückzubekommen. Wie er mit seinen Streitwagen angeprescht kommt und Horden um Horden von ägyptischen Soldaten den ganzen Horizont ausfüllen und die Speerspitzen in der Sonne, in der Wüstensonne glitzern. Und der Pharao, so beschreibt es eine Kinderbibel, laut ruft: Ich will meine Sklaven zurück. Und das ist der Moment, wo Israel nichts anderes vor Augen hat als den eigenen Untergang. Und was passiert dann? Gott heilt das Meer. Und er führt sein Volk in die Freiheit. Und im Anschluss an diese Befreiung sagt er zu seinem Volk: Höre, höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Er sagt es durch Mose. Und statt der Herr ist einer, könnte man hier an der Stelle auch übersetzen, der Herr allein. Und dieses allein, das nimmt Mose dann auf, später im 32. Kapitel seines 5. Buches. Lest das mal nach, weil das so eindrucksvoll beschreibt, was der Herr allein für sein Volk tut. Mose schreibt es so: Der Herr allein leitete Israel und kein fremder Gott war mit ihm. Er allein umfängt sein Volk, er allein achtet auf es, er allein behütet es wie seinen eigenen Augapfel, er allein trägt es wie ein Adler auf seinen Flügeln. Und was hat all das jetzt was damit zu tun, dass ich evangelisch bin? Warum wird dieser Text, dieses Glaubensbekenntnis Israels, das Schema Israel, jedes Jahr oder alle Jahre mal wieder am Reformationstag gelesen? Warum ist das Predigttext am Reformationstag? Warum ausgerechnet diese Geschichte am 31. Oktober? Weil diese Geschichte strukturelle Parallelen hat zur Geschichte Martin Luthers. Das ist im Grunde die Geschichte Martin Luthers. Wir feiern ja am Reformationstag, wenn wir ihn feiern, dass Martin Luther das Evangelium wiederentdeckt hat. Und für Martin Luther bestand die gute Botschaft des Christentums in diesen zwei Worten, dass Gott erstens dein ist und zweitens Herr ist. Und wir Christen sprechen Sonntag für Sonntag das Glaubensbekenntnis. Martin Luther macht nun die Beobachtung, dass das Evangelium am Glaubensbekenntnis in zwei einfachen Worten steckt. Und ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Jesus ist nicht nur der Herr, er ist unser Herr. Er ist mein Herr, ich gehöre zu ihm und er gehört zu mir. Ich bin sein und er ist mein. Und als Martin Luther dann später im kleinen Katechismus das Glaubensbekenntnis erklärt, dann stürzt er sich auf diese Formulierung, auf diese beiden Worte. Er ist mein Herr, unser Herr. Und er bringt dabei einen der schönsten Texte hervor, den die deutsche Sprache jemals gesehen hat. Ich lese einmal. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Das ist die gute Botschaft des Christentums, ihr Lieben. Das ist die ganze evangelische DNA, dass wir glauben, dass Jesus Christus sich zu unserem Herrn gemacht hat. Er hat sich zu deinem Herrn gemacht. Er hat dich gewonnen, er hat dich erlöst, er hat dich erworben. Und er hat dafür nicht nur einen lächerlichen Preis auf den Tisch gelegt. Er hat einen hohen Preis auf den Tisch gelegt. Nicht nur ein paar Zentner Silber oder ein paar Tonnen Gold. Nicht bloß ein paar Milliarden Euro. Jesus Christus gibt für dich das Wertvollste, was er hat. Sein Leben. Im Kreuz von Golgatha vergießt er sein Blut für dich. Und weil du so teuer erkauft bist, wird er dich nicht aufgeben. Er wird dich nicht fallen lassen. Du bist sein. Du bist sein Schatz. Du bist sein Kleinod. Und dass du das vor Augen behältst, jeden Tag wieder, dass er dein Herr ist und du sein Schatz, das ist so ungemein wichtig. Warum? Weil die alten Herren hinter dir herstürmen, so wie damals der Pharao hinter den Israeliten hinterhergestürmt ist, mit seinem Streitwagen. Die alten Herren wollen auch dich als Sklaven zurück. Sie scharen schon mit den Hufen. Es mögen die alten Herren sein, die Luther benennt im Katechismus, Tod, Teufel und Sünde. Es können aber auch ganz andere Herren sein. Vielleicht gibt es Menschen, in deren Gegenwart du dich gefangen fühlst. Wenn du zur Schule gehst, gibt es vielleicht diesen einen Lehrer, den du Montagmorgen wieder in der dritten Stunde hast. Und wenn du auch nur daran denkst, dass der wieder den Raum betritt, fällt es dir schwer einzuatmen. Vielleicht ist es ein bestimmter Kunde auf der Arbeit. Immer wenn der den Raum betritt, bekommst du so ein Kloß im Hals und fühlst dich so klein. Menschen können Macht über uns haben. Vielleicht ist es ein Elternteil, gegen den du schon seit Jahrzehnten rebellierst und vielleicht auch gerade deshalb so stark rebellierst, weil seine Macht über dich so stark ist. Darum vergiss eine Sache nicht. Vergiss nicht, wer dein wahrer Herr ist. Er heißt Jesus Christus, der Herr Zebaoth. Und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten, singen wir in Ein feste Burg ist unser Gott. Vielleicht sind es auch bestimmte Gedanken, die dich gefangen nehmen. Wie damals der Pharao sein altes Volk gefangen nehmen wollte. Schwermut, der von deiner Seele Besitz ergriffen hat und dich mit Wellen und Wellen von Dunkelheit überspült. Vergiss bitte nicht, wer dein wahrer Herr ist. Du gehörst zu Jesus Christus, egal was die Stimmen in deinem Kopf erzählen. Höre, sagt Mose. Höre, höre, Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Höre auf den Herrn allein, nicht auf diese anderen Stimmen. Er allein ist dein Herr und erzählt allein, was dieser Herr über dich sagt. Aber vielleicht sind es auch wirklich Sünde, Tod und Teufel, die dir als alte Herrn zu schaffen machen. Der Tod klopft immer lauter an und lässt sich nicht mehr wegdrängen. Dein Körper tut nicht mehr das, was er tun soll und was er früher immer getan hat. Oder es ist die laute Stimme der Sünde, die dich anklagt und dir sagt, schau dich doch mal an. So jemand wie du sollst zu Jesus Christus gehören, mit all dem, was in deinem Herzen durcheinander geht. Aber Jesus sagt klar und deutlich zu dir, ich weiß, was in deinem Herzen alles durcheinander geht. Und ja, dennoch, du gehörst zu mir. Ich bin dein Herr. Höre. Höre, Israel. Gott hat uns erwählt und uns zuerst geliebt. Und unsere Antwort, unsere natürliche Antwort darauf kann nur sein, ihn zurückzulieben. Mit ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Mit allem, was wir sind. Und ich weiß auch, das gelingt uns mal mehr und mal weniger. Aber in jedem Fall bleibt er unser Herr. Gott ist unser Herr. Und Mose trägt Israel nun auf, das offen und öffentlich zu bekennen. Diese Botschaft bekannt zu machen, ob ich zu Hause bin oder auf Reisen. Immer wieder zu sagen, der Herr ist unser Gott. Der Herr allein ist unser Gott. Am Abend will ich es sagen und am Morgen. Alle Welt soll es hören und lesen. An meiner Hauswand will ich es schreiben. In großen Buchstaben, damit es jeder sehen kann. Ich gehöre zu ihm. Meine Kinder sollen diese Worte auswendig lernen. Mit der Muttermilch sollen sie sie aufsaugen. Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Deshalb feiern wir Reformationstag. Das ist typisch evangelisch. Das ist evangelische DNA. Und wenn wir Reformationstag feiern, dann ist das genau unser öffentliches Bekenntnis. Jesus ist mein Herr. Er ist unser Herr. Denn Gott hat sich entschieden. Das ist gewisslich wahr. Amen.